halben Stunde auch auf die soziale Verantwortung von Unternehmen. In Sachsen-Anhalt, da sollen sich Firmen nämlich stärker in ihrer Region engagieren. Das ist also ein weiteres Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen, hier bei MDR Info nach den Nachrichten mit Anne Krambeer. MDR Info. Nachrichten. Der Streit um ungeschwärzte Geheimdienstakten aus Thüringen ist beigelegt. Die Obleute des NSU-Untersuchungsausschusses einigten sich am Abend mit Bundesinnenminister Friedrich.